Am Flughafen Berlin-Tegel hören Sie die folgende Lautsprecherdurchsage. Letzter Aufruf für Passagiere, die mit dem verspäteten Lufthansa-Flug LH199 nach Stuttgart fliegen. Bitte begeben Sie sich zum Gate 9. Das Flugzeug ist zum Einsteigen bereit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.